mein Freund trägt Kleider, blau und silberfarben. Doch Neid und Missgunst schleudern Schmutz und Narben. Der Hohn beschmutzt, was ihm so heilig ist. Sein Röcklein trägt er, ungeachtet des Zwists. Schande Schmerz tief in seinem Gemüt. Wenn Dreck die Farben trifft, brennt es wie Feuerglut. Die Blicke der anderen schneiden wie Messer kalt. Die Tracht, die ihm so viel bedeutet, von Anbeginn an. Ich steh an seiner Seite, Schulter an Schulter, stark und frei. Wir lassen uns nicht berühren von ihrer falschen Fantasie. Man kleidet sich, wie man will, das ist doch sonnenklar. Und jeder trägt, was ihm gefällt. So wunderbar. Oh, die Schande Schmerz tief in seinem Gemüt. Wenn Dreck die Farben trifft, brennt es wie Feuerglut. Sein Röcklein weht im Wind. Er trägt es mit Stolz und Würde, kindlich und unbesinnt.